Am 27. März 2031 wurde einer der größten Menschheitsträume des 21. Jahrhunderts wahr. Denn es war der Tag, an dem erstmals ein Mensch einen Fuß auf den roten Planeten setzte. Allerdings wurde dieser Mensch nur wenige Sekunden nach dieser historischen Oberflächenberührung vom Mars geschluckt. Und dieser Mensch, der da urplötzlich, und zwar vor den Augen von weit über 4 Milliarden Fernsehzuschauern, in dem rostroten Sand verschwand, dieser Mensch war ich. Nachdem der Kernreaktor die Hypertriebwerke gezündet hatte und die Pathfinder 12 sich anmutig in die Stratosphäre schob und ihren mit 286 Tagen angesetzten ersten bemannten Flug zum Mars antrat, war dies der Auftakt zum größten Abenteuer unseres Lebens. Wir, das waren 5 Besatzungsmitglieder, die sich auf nicht einmal 20 Quadratmetern frei begehbarer Fläche dazu aufmachten, ein ungefähr 70 Millionen Kilometer entferntes Ziel anzusteuern. Es klingt nach einem monumentalen Trip, nicht wahr? Und doch fühlte sich die Expedition für uns weit weniger abenteuerlich an, als es die erste Mondlandung für die Mannschaft der Apollo 11 im Jahre 1969 getan haben muss. So wurde jedes noch so kleinste Detail an unserer Mission to Mars tausendfach vorab simuliert. Und für jedes noch so kleine, möglicherweise auftretende technische Problem gab es mehrere variable Lösungswege, etwa in Form alternativer Programmroutinen oder sich automatisch auswechselnder Ersatzmodule. Den Großteil des Fluges waren wir somit kaum mehr als Handlanger der Bordcomputer und ausführende Figuren der Befehlseinheit der Bodenstation. Und auf dem Mars gelandet, sollten wir vor allem Messergebnisse bestätigen, die Dutzende Sonden und Marsmobile in den letzten 3 Jahrzehnten zur Erde geliefert hatten. Kritiker dieser Expedition unkten deshalb, dass dieser erste bemannte Flug zum Mars weniger eine Erkundungs- und Entdeckungs- als vielmehr eine sündhaft teure Bestätigungsexpedition eines bereits gewonnenen Wissens sei. Und für wahr, es wurden bereits Milliarden von Daten über den roten Riesen gesammelt und unter Einbeziehung komplexester Vorgänge ausgewertet. Bereits vor der ersten Begehung wussten wir scheinbar alles über die Atmosphäre, das Klima, die Zusammensetzung und Oberfläche dieses Gesterns. Und somit konnte es durchaus sein, dass das Zelebrieren dieses Yes-We-Can-Gefühls die wichtigste Aufgabe unserer Reise war. Denn schließlich war man unten auf der Erde nach mehreren verheerenden Naturkatastrophen mit einem bis dato nicht gekannten Ausmaß hungrig auf dieses wärmende Gefühl, dass wir Menschen am Ende eben doch jedes Hindernis überwinden können, wenn wir nur wollen. Wie dem auch sei, als ich nach dem langen Flug tatsächlich als erster Mensch einen Fuß auf den Mars setzen durfte, war ich von der Magie des Augenblicks derart überwältigt, dass meine ersten und letzten Worte in Richtung Erde, rückbetrachtend gesehen, sehr naive Worte waren. Der Mars ist unser, rief ich. Tja, und nachdem ich diese infantile Eroberungsformel kundgegeben hatte, zog mich etwas in die Tiefe, sog etwas mich wie durch einen monströsen Saugrüssel hinab, mitsamt dem sandigen Boden und dem alles überdeckenden Eisenoxidstaub. Und zum Glück verlor ich dabei fast augenblicklich mein Bewusstsein. Nachdem ich mein Bewusstsein wiedererlangt hatte, fand ich mich in einem Raumschiff wieder. Allerdings nicht in der Pathfinder 12, sondern in einem anderen, welches nicht wie ein Flugkörper aussah, sondern wie ein gigantisch großer Golfball, in dessen Innern ich mich befand. Und in diesem riesengroßen Golfball trieb ich nackt in einer etwa 5 Meter hohen Röhre, die mit einem etwa halb so großen Durchmesser aufwartete. Die Röhre war vollständig mit einer fluoreszierenden Flüssigkeit gefüllt. Dennoch verspürte ich keinerlei Atemnot, sondern konnte diese grünlich schimmernde Soße atmen wie Luft. Und mit mir in der Röhre steckten die übrigen 4 Besatzungsmitglieder der Pathfinder 12, die mich genauso ungläubig und bescheuert angelotzten wie ich sie. Doch viel Zeit zum Blödschauen blieb uns nicht, da der überdimensionale Golfball sich unter lautem Donnergrollen an die Marsoberfläche bohrte, um dann katapultartig in den Himmel zu schießen. Und irgendetwas in der Flüssigkeit ließ uns schlagartig in einen tiefen Schlaf fallen. Als wir aus unserem komatösen Schlaf erwachten, befanden wir uns im Anflug auf irgendeinen gottverdammten Planeten, der 500 Millionen oder vielleicht auch 500 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt lag. Was spielt das schon für eine Rolle? Die Außenhülle des Golfballraumgleiters erinnerte an ein leicht milchiges Glas, und wir konnten hindurchschauen und sahen rings um uns herum hunderte dieser golfballähnlichen Flugkörper, wobei unser Schiff zu den kleinsten zählte. Sie möchten wissen, was dann passierte? Nun, ich fasse mich kurz, da ich allen Anschein nach nicht mehr sehr viel Zeit habe. Butterweich auf einem riesigen Platz. Und aus sämtlichen golfballförmigen Raumgleitern wurden diese Röhren von hochpräzise agierenden Maschinenwesen abgeladen. Und in jeder Röhre steckte ein oder mehrere lebende Wesen. Manche dieser Wesen ähnelten Mutationen aus Mensch und Tier. Andere hingegen schienen geradewegs aus einem Science-Fiction- oder Horrorfilm entliehen. Und während einige dieser Kreaturen so klein waren, dass Hunderte oder gar Tausende von ihnen in einer Röhre steckten, waren andere so groß, dass sie vor ihrer Einlagerung zerlegt wurden, denn in manchen Röhren trieben nur riesige Köpfe oder Teile von Gliedmaßen und Innereien. Und jetzt, wo wir in dieser Halle einer gigantisch großen Fabrikanlage stehen, ist uns klar, dass es nicht auf ein diplomatisches Treffen auf Augenhöhe hinauslaufen wird. Denn um uns herum sind Abbildungen und Illustrationen von Herstellungsprozessen zu sehen. Herstellungsprozessen von Lebensmitteln. Und diese Lebensmittel befinden sich allen Anschein nach in den Röhren mit dieser fluoreszierenden Flüssigkeit, die wohl nicht zuletzt für die Haltbarkeitsmachung der Lebensmittel dient. Und da nicht nur wir fünf Moralreisenden spätestens jetzt begriffen haben, in welch scheußlicher Lage wir stecken, macht sich langsam Panik in den Röhren breit. Wohl auch deshalb, weil es hier nur so von 7 bis 8 Meter großen, aufrecht gehenden, schabenähnlichen Kreaturen wimmelt, die den Inhalt der Röhren genauestens inspizieren. Ja, es besteht kein Zweifel mehr. Wir befinden uns hier in einer Fabrik. Und zwar in einer Lebensmittelfabrik. Und zwar als Lebensmittel. Und ich denke, dass es Sie nicht überraschen dürfte, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass mir dieses typische amerikanische Yes, we can Siegerlächeln irgendwie abhanden gekommen ist. Auf dem Mars gesetzt hat. Okay, es war ein kurzes und zweifelhaftes Vergnügen. Aber besser kurz als gar nicht. Natürlich wäre ich lieber als großer Triumphator auf die Erde zurückgekehrt, als in dieser Fabrik als Schabenfutter zu enden. Aber wie lange hätte ich denn meinen Triumph auf der Erde auskosten können? Wie lange dauert es wohl noch, bis die Riesenschaben ihre unbemannten Fangschiffe auch auf die Erde schicken? Oder sind sie vielleicht schon da, um Kammerjäger fangen zu spielen? Okay, immerhin weiß ich jetzt, dass es außerirdisches Leben gibt. Und davon ging unsere Wissenschaft auf der Erde ja auch aus. Aber dass wir direkt bei unserem ersten längeren Ausflug ins All auf Außerirdische treffen werden, und zwar in Form von hochintelligenten und uns scheinbar nicht nur in technischer Hinsicht weit überlegenen Riesenschaben. Eben damit haben wir nicht gerechnet. Und deshalb endet hier an diesem Ort das größte und letzte Abenteuer unseres Lebens. Wohlbekommen.